Geschichte vom kleinen Piraten und dem Schatz. Es war einmal ein kleiner Pirat, der träumte davon, einen Goldschatz zu finden. Er wollte unbedingt einen finden. Man ist erst ein richtiger Pirat, hatte sein Papa ihm erzählt, wenn man seinen Schatz gefunden hat. Und der kleine Pirat wollte so gern auch ein richtiger Pirat werden. Aber wie konnte er einen Schatz finden, wenn er kein Schiff hatte? Er musste zuerst ein Schiff finden, also fragte er seine Mama, die immer eine Idee hatte. »Mama, wo kann ich ein Schiff finden, um einen Schatz damit zu suchen?«, fragte er seine Mutter, die gerade Kekse backte. »Komm und hilf mir doch bei den Keksen, und dann können wir dabei überlegen«, sagte Mama. Der kleine Pirat backte gerne Kekse. Er knetete den Teig und rollte ihn mit Mama auf dem Tisch aus. Dann stachen sie mit Förmchen die Kekse aus, legten sie auf ein Blech und schoben sie in den Ofen. Vor lauter Keksen hatte der kleine Pirat ganz vergessen, Mama nach dem Schiff zu fragen. »Mama, was ist denn nun mit meinem Schiff?« Mama guckte ihn lange an und sagte dann, »Meinst du nicht, du bist noch ein wenig zu klein, um allein mit dem Schiff loszufahren und einen Schatz zu suchen?« »Papa ist auch mit dem Schiff losgesegelt«, brummte der kleine Pirat. »Papa ist auch schon ein großer Pirat, und er hat schon die ganze Welt umsegelt.« »Du hast recht«, sagte der kleine Pirat, »vielleicht muss ich noch was warten und größer werden.« Aber der kleine Pirat dachte den ganzen Tag an seinen Schatz. Als er abends im Bett lag und Mama ihn zudeckte, kam ihm plötzlich eine Idee. »Mama«, fragte der kleine Pirat, »wenn ich nicht allein auf dem Schiff bin, dann finde ich doch bestimmt meinen Schatz, oder?« »Ja, mein kleiner Pirat, zusammen geht alles leichter, jetzt schlaf schön.« Der kleine Pirat dachte noch lange darüber nach. »Wenn ich meine Freunde mitnehme«, dachte er, »dann bin ich nicht allein, und wenn wir uns übereinander stellen, sind wir sogar größer als Papa. Morgen werde ich meine Freunde fragen, ob sie mit mir den Schatz suchen.« Darüber schlief er ein und träumte davon, wie er seinen Schatz fand. Am nächsten Tag traf er seine Freunde und fragte sie, ob sie mit ihm den Schatz suchen wollten. Sie waren einverstanden und freuten sich genauso wie der kleine Pirat. Zusammen zogen sie los, um ein Schiff zu finden. Aber wo sollten sie suchen? Ein Freund wollte oben auf dem Berg suchen, der andere im Wald. Der kleine Pirat aber hatte gesehen, wo sein Papa losgesegelt war. Und das war nicht auf dem Berg und auch nicht im Wald. »Wo denn dann?«, fragten seine Freunde. »Keine Ahnung«, sagte der kleine Pirat, »aber nicht auf dem Berg oder im Wald.« »Woher willst du das wissen, wenn du keine Ahnung hast?«, sagte einer seiner Freunde. Der kleine Pirat wusste nicht, was er darauf entgegnen sollte, also kletterten sie auf den Berg. Oben angekommen, schauten sie sich um, kein Schiff. Aber der kleine Pirat konnte von da oben ganz weit sehen, und er sah 4 große Bäume im Tal. Da erinnerte er sich, wo sein Papa losgesegelt war. »Da unten bei den 4 Bäumen sollten wir suchen«, sagte er aufgeregt. »Zuerst gucken wir im Wald«, sagte sein Freund. Der kleine Pirat zuckte mit den Schultern. »Wenn du unbedingt willst.« Also kletterten sie wieder vom Berg runter und gingen in den Wald. Aber auch hier war kein Schiff zu sehen. Dafür fanden sie lange Stöcke, aus denen sie sich sofort Schwerter machten. Sie steckten ihre neuen Schwerter in die Gürtel und machten sich auf den Weg zu den 4 Bäumen. Als sie dort ankamen, war nichts zu sehen. »Komm, wir gehen nach Hause«, sagte einer seiner Freunde, aber der kleine Pirat war sich ganz sicher. »Moment noch, lasst uns auf den kleinen Hügel da steigen. Vielleicht können wir von da oben weiter sehen.« Vom Hügel aus konnte man auch nicht viel mehr erkennen, aber hinter den 4 Bäumen ragte noch ein Baum auf. Aber ein Baum ohne Äste und Blätter, einfach nur ein Stamm, der wie ein Finger nach oben in den Himmel zeigte. »Was ist das?«, fragte der kleine Pirat. »Nur ein Baum«, antwortete sein Freund. »Lass uns nachsehen«, sagte der kleine Pirat. »Aber das ist so weit weg«, stöhnte sein anderer Freund. »Wir müssen sowieso in die Richtung, wenn wir nach Hause wollen.« Also gingen sie auf den Baum zu, und als sie näher kamen, sahen sie, dass es gar kein Baum war. Es war der Mast von einem Schiff, ein richtiges Piratenschiff, genauso wie sie es sich vorgestellt hatten. Der kleine Pirat blieb plötzlich stehen. Was, wenn schon jemand auf dem Schiff ist? Sie sahen das Schiff an. Es war niemand zu sehen. Wir schleichen uns ganz leise an und schauen erst mal nach, sagte der kleine Pirat. Alle waren einverstanden. Ganz leise schlichen sie an das Schiff heran. Es war ein großes Schiff mit viel Platz für den Schatz, den sie finden wollten. Als sie am Schiff angekommen waren, schauten sie hinein. Niemand war da. Keiner da. Dann ist es jetzt unser Piratenschiff, sagte der kleine Pirat. Sie gingen an Bord und einer seiner Freunde kletterte sofort auf den Mast. Der andere ging nach unten ins Schiff. Der kleine Pirat stellte sich ans Steuerrad und freute sich, dass sie doch noch ein Schiff gefunden hatten. Da rief sein Freund vom Mast herunter: Alarm, da kommen welche! Tatsächlich, da kamen ein paar Kinder auf das Schiff zu. Wir haben das Schiff gestern schon gefunden. Wir waren zuerst da, rief einer von ihnen. Heute waren wir zuerst da, sagte der Freund des kleinen Piraten, der gerade von unten wieder an Deck gekommen war. Dann greifen wir an, sagte eines der Kinder. Mach doch, sagte der Freund des kleinen Piraten, während er sein Schwert aus dem Gürtel zog. Die anderen Kinder waren etwas kleiner als der kleine Pirat und seine zwei Freunde, aber sie waren 1, 2, 3, 4, 5. Der kleine Pirat und seine Freunde waren nur 3, 2 weniger, aber dafür waren sie größer und sie hatten Schwerter. Aber es blieb keine Zeit zum Nachdenken, denn die 5 Kinder stürmten schon auf das Schiff los. Der kleine Pirat zog auch sein Schwert. Die Kinder blieben stehen, sprachen kurz miteinander und gingen dann wieder langsam zurück zu den Bäumen, von denen sie gekommen waren. Das war ja einfach, sagte der Freund des kleinen Piraten. Die kommen wieder. Die holen sich jetzt bestimmt auch Stöcke im Wald und dann greifen sie wieder an, sagte der andere Freund. Der kleine Pirat überlegte, was Mama gesagt hatte. Zusammen geht alles einfacher. Wenn sie also nicht gegeneinander, sondern alle zusammenarbeiten würden, dann würde es doch noch leichter gehen. Alarm, sie sind zurück, hörte er seinen Freund rufen. Da kamen die 5 Kinder wieder. Jeder hatte einen Stock in der Hand und sie liefen auf das Schiff zu. Halt, rief der kleine Pirat laut. Aufhören! Wenn wir jetzt kämpfen, dann kann keiner von uns den Goldschatz suchen gehen. Die Kinder schauten ihn an. Welchen Schatz? Na, den Goldschatz, den wir mit dem Schiff finden wollen. Hier ist genug Platz auf dem Schiff für uns alle. Wenn wir zusammenarbeiten, dann sind wir nicht mehr 3 oder 5, sondern 8. Eine richtige Piratenbande. Wir können uns helfen und den Schatz teilen. Die 5 Jungs stimmten zu und kletterten auf das Schiff. Jetzt konnte es endlich losgehen. Oh je, schon fast 8 Uhr, sagte einer der Piraten. Ich muss nach Hause. Ich auch, sagte ein anderer. Ja, es wird doch schon dunkel. Lasst uns gehen und morgen nach dem Schatz suchen. Alle kletterten von dem Schiff. Nur der kleine Pirat stand noch am Steuerrad und schaute in die Ferne, wo irgendwo sein Schatz versteckt war. Hattest du einen schönen Tag? Fragte eine Stimme. Papa, rief der kleine Pirat und sprang seinem Papa in die Arme. Dann erzählte er ganz genau, was er erlebt hatte. Aber als wir dann gerade losfahren wollten, war es schon dunkel, sagte der kleine Pirat am Schluss seiner Geschichte. Papa, hast du denn einen Schatz gefunden? Sein Papa lächelte ihn an. Klar, ich finde fast jeden Tag einen Schatz. Ich habe meinen Schatz gerade auf dem Arm, sagte er. Der kleine Pirat sah ihn fragend an. Du bist mein kleiner Schatz. Der kleine Pirat lachte. Nein, ich meine so einen richtigen Goldschatz, mit dem man zu einem richtigen Piraten wird. Ein richtiger Pirat wird man, wenn man seinen Schatz findet, nicht Goldschatz. Du bist viel wertvoller und wichtiger als Gold, und deshalb hast du heute auch einen Schatz gefunden. Der kleine Pirat sah traurig aus. Ich habe heute gar nichts gefunden. Doch, du bist dein Schatz und hast heute wieder ein bisschen von diesem Schatz entdeckt. Du hast deine Freunde gefunden und sie dafür begeistert, mit dir den Schatz zu suchen. Du hast sie nach dem Schiff suchen lassen, wo sie suchen wollten, und trotzdem nicht dein eigenes Ziel aus den Augen verloren. Du hast das Schiff gefunden und erobert. Du hast dich tapfer zum Kampf gestellt und warst schlau genug, aus den Feinden neue Freunde zu machen. Dabei hast du viel Spaß gehabt. Ich würde sagen, du hast heute einen ganz tollen Schatz gefunden. dich selbst. Und jetzt bringen wir den Schatz nach Hause. Es gibt Pfannkuchen und noch eine Geschichte vor dem Einschlafen. Der kleine Pirat guckte wieder fröhlich und freute sich schon auf die Pfannkuchen. Später, als er eingeschlafen war, träumte er wieder von der Schatzsuche. Aber diesmal träumte er von der Suche, von den Abenteuern und den Spaß, den er mit seinen Freunden dabei hatte.